Da sind wir wieder beim Gag-Reflex Podcast. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo Andreas, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Hallo Lars Pausen, schön, dass wir es alle Schaltjahr mal schaffen. Dass unsere Anwälte wieder ein Treffen arrangiert haben, solange diese Verhandlung noch nicht abgeschlossen ist und es keinen Vergleich gibt, treffen wir uns hier wie immer alle 2 Wochen zum Podcast. Ich versuche sehr hart, ihn zu bearbeiten in Andreas, damit wir das wöchentlich machen. Aber ist natürlich schwer, wir sind beide sehr, sehr geschäftig. Ja. Gag-Reflex-Podcast, das heißt, dass ihr Fragen uns einschickt, Probleme schildert von eurem Leben, von eurem Liebesleben, von eurem Arbeitsberufsleben, von irgendeinem Stück Scheiße aus eurem Leben. Ja. Und wir versuchen, diese Sachen mit bestem Wissen und Gewissen, mit überhaupt keinem Gewissen, kann man eigentlich eher sagen, zu beantworten. Skrupellos. Schonungslos, ehrlich, herzlos und immer zu eurem Leidwesen. Richtig. Und am Ende dann aufgrund von schlechtem Gewissen doch noch ein paar ernste Tipps. Wir helfen da, wo wir nicht können. Sehr gut. Lars, wollen wir anfangen? Oh, sehr gerne. Ich habe ganz, ganz große Lust auf diese ganzen Fragen, die wir uns eingeschickt haben. Wir haben natürlich eine kleine Auswahl treffen müssen. Es können nicht alle beantwortet werden. Seid nicht traurig. Ja. Soll ich mit irgendwas anfangen? Ja, hau mal einen raus, zum Reinkommen, was Schönes. Ah, okay, zum Reinkommen war das mit dem schönen Fetten. Ja, das sind immer, wir haben 2 Schubfächer mit Fragen. Das eine sind Liebesprobleme und das andere sind fette Frauen. Okay, kommen wir zu den fetten Frauen. Eingesendet hat das Michael Girdolov. Mein Problem ist meine Freundin, also besser gesagt ihr Essverhalten. Oha. Aber ich fange mal vorne an. Als wir vor etwa einem Jahr zusammengekommen sind, war sie ein wenig mollig und zwar noch normalgewichtig, aber schon etwas rundlicher. Wir sind uns einig, sie war fett. Die war von Anfang an fett und du wolltest mal was mit einer Fetten ausprobieren, aber für aus, ja. Ihr Gewicht war aber kein medizinisches oder ästhetisches Problem. Das ist Geschmackssache. Sprich, sie hatte noch mehr oder weniger Normalgewicht. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Ah ja, schafft Zeit. Sie aß gerne und achtete nicht groß auf ihr Gewicht, nahm aber trotzdem nicht signifikant zu. Seit aber etwa einer Woche hat sie aufgehört zu essen. Ich weiß nicht, wie viel sie isst, wenn ich nicht dabei bin, aber wenn ich mit ihr unterwegs bin, isst sie nichts mehr und will auch nichts mehr essen gehen. Sie isst nicht mehr gerne, sie wirft mir vor, fett zu werden, ich bin normalgewichtig, und hat sich auch vorgenommen, weiter abzunehmen. Sie sieht zwar, dass sie nicht übergewichtig ist, möchte aber dünn sein. Außerdem hat sie gerade Streit mit ihrer besten Freundin über etwas anderes, kann uns gerne dann die fette Freundin irgendwann auch ihr Problem schildern. Und auch im Beruf recht viel Stress. Niemand, mit dem ich rede, nimmt das Problem ernst, weil sie noch nicht stark abgenommen hat. Aber ich befürchte, dass wenn das passiert, dass es dann doch schon zu spät ist. Also zusammengefasst. Ich habe Angst, dass meine Freundin langsam magersüchtig wird, aber sie blockt jedes Gespräch in diese Richtung ab und distanziert sich langsam von mir. Als ich sagte, sie habe doch Normalgewicht, war sie wütend. Sie verliert den Spaß am Essen und isst deshalb deutlich weniger. Ich hoffe, ihr könnt mit meinem Problem ein wenig Podcast-Zeit füllen. Michael, das können wir. Ja, also die Frage ist eigentlich nur noch rauszufinden, mit wem sie eine Affäre hat, würde ich sagen. Denn offenbar macht sie sich schön für einen neuen Partner, der da in ihr Leben getreten ist. Und für den möchte sie sich offenbar ein bisschen runterhungern, weil der vielleicht mal im Nebensatz gesagt hat, dass es nicht mag, wenn irgendwie sich beim Umziehen des T-Shirts wirklich alles rausschwabbelt. Und das hat sie natürlich, weil sie sensibel ist, aufgefasst als, oh Moment, ich muss mal 10 Kilo loswerden. Und in deiner Gegenwart ist es halt ein bisschen medizinisch abgesicherter, sich runterzuhungern. Ich finde, an dieser Antwort kann man auch schon mal sehen, dass diesen Claim, den wir eigentlich jede Sendung auch noch bringen sollten, stimmig ist. Und zwar, wenn ihr wirklich Probleme habt, dann meldet euch bei Gott nicht bei uns. Gar keinen Fall. Nein. Also bei Gott könnt ihr euch melden. So, also deine Freundin ist fett, da sind wir uns schon mal einig. Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, du hast Angst, dass sie magersüchtig wird, wenn sie noch nicht mal was verloren hat von ihrem Gewicht großartig. Also man sieht ja nicht wirklich irgendwas. Das heißt, sie ist immer noch fett und du hast Angst, sie wird magersüchtig. Im Moment solltest du Angst haben, dass sie einen Herzstillstand hat, weil sie so viel Fett in ihren Arterien hat. Ja, also Frage für dich natürlich, das klang jetzt auch, also erstmal fand ich es witzig, diese Formulierung, es ist kein medizinisches Problem, wo ich sofort gedacht habe, okay, dass die ganze Medizin ein Problem hat, weil diese eine Frau zu dick ist und deswegen Heilmittel nicht mehr hergestellt werden können. Aber ich finde, dass es trotzdem darauf hindeutet, dass es im Leben dieser dicken Frau irgendein, irgendeine Initialzündung gegeben haben muss, dass sie sich aus diesem Leben entfernen möchte. Und es kann, könnte ein neuer Partner sein, der in ihr Leben auftritt. Das kann eine tiefgreifende Depression sein. Sag mal, Andreas, hast du Michael vielleicht was zu sagen? Triffst du dich vielleicht mit dieser molligen Freundin? Naja, nur, es gibt viele dicke Frauen, an denen ich nage. Das könnte natürlich sein, dass auch sie ein bisschen Knochen kriegt. Ne? Das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Aber ich würde da doch mal auch an meiner Stelle mich hinterfragen, also an seiner Stelle, warum das so ist, dass, also offenbar, und das steckt ja eigentlich dahinter, hat er ein bisschen Befürchtung, dass sie sich auch entfernt aus seinem Leben und vielleicht aufsteigt und jetzt ein bisschen attraktiver wird und deswegen er ihr nicht mehr gut genug ist. Ich glaube tatsächlich, das eigentliche Problem ist hier Haarausfall, ne? Da sind wir uns einig. Nein, ich habe nicht hundertprozentig verstanden, ob sie wirklich dick ist. Wir machen uns jetzt gerade so ein bisschen drüber lustig und sagen, sie ist fett. Es klang aber schon so. Es klingt immer danach, wenn man sagt, ja, es ist jetzt nicht, sie ist ein bisschen rundlicher. Das heißt, sie ist wahrscheinlich schon mollig und wahrscheinlich auch medizinisch schwierig mollig. Weil Leute, die mollig sind, es ist kein einfaches Ding. Ne? Du kriegst halt dann einfach Knieprobleme und Gelenkschmerzen und so im Alter. Und dann musst du irgendwie so, ich war ja am Wochenende, am Montag war ich im Hallenbad. Und da sind ja immer diese rhythmischen Gymnastikdinger, fetten Frauen, die da im Wasser irgendwie so rumrobben, dass du echt nur denkst, ey, lass sie zurück in den Ozean schwimmen. Ja. Ja, aber also und das passiert, wenn du zu fett bist. Wollte ich nur mal sagen. Fettsucht ist eine schwere Krankheit. Da darf man sich gar keine Illusionen machen. Deswegen, wenn man erstmal diesen Absprung schafft, dann interessiert mich einfach, brennt diese Motivation dahinter. Also da war irgendwas auch von der Freundin, mit der sie da ein bisschen Stress hat. Vielleicht ist das der Grund. Auch im Beruf steht hier. Ja, ich glaube auch, dass sie, und ich glaube, das geht einher mit, dass sie keine Lust mehr auf Sex hat. Und ich glaube, dass da wohl bald ein neuer Partner in ihr Leben treten wird. Das ist also, die einzig seriöse Einschätzung, die ich geben kann. Das ist wirklich so. Du bist da vollends überzeugt. Und dieses arme Pärchen wird sich jetzt wahrscheinlich streiten, weil er ihr vorwirft, sie hätte einen neuen. Dabei ist sie einfach nur, hat sie nur keinen Bock mehr, so fett zu sein. Nein, das ist natürlich übrigens schwierig. Also ihr müsst da tatsächlich drüber reden. Da können wir ja nur immer wieder unterstreichen, dass man darüber spricht. Und auch wenn sie dem Gespräch aus dem Weg gehen will, sagst du, das ist dir jetzt aber sehr wichtig. Und wenn sie einem Gespräch aus dem Weg gehen möchte, das dir sehr wichtig ist, dann ist nun mal diese Beziehung in Gefahr. So würde ich das ganz klar und ganz deutlich sagen. Denn klar, Magersucht und so, das ist ein Thema, mit dem man sich dann irgendwann beschäftigen muss, wenn sie mal unter die 100 Kilo gekommen ist. So wie sie es jetzt gerade angeht, dass sie wirklich gar nichts isst, das ist auch tatsächlich sehr gesundheitsschädigend. Und da muss drüber gesprochen werden, ganz klar. Sprich mit deiner fetten Freundin. Ja, führ sie doch einfach mal, ich meine, es war jetzt Valentinstag, aber das nächste Ereignis kommt doch, führ sie doch mal schick aus, schön zu McDonald's. Verführ sie doch mal wieder ein bisschen. Erwarte sie einfach zu Hause irgendwie zwischen zwei riesige Brotscheiben eingequetscht. Oder irgendwie, sie kommt durch die Tür rein und du hältst ihr so zwei Brötchenscheiben so einfach zwischen die Ohren, dass sie wieder Bock kriegt auf Burger und Würstchen. Weißt du, dass sie einfach da wieder rankommt. Frittier doch mal deinen Pimmel. Frittier deinen Pimmel. Das ist doch auch mal eine gute Idee. Ja, einfach bring mal ein bisschen Bauchfleisch mit vom Fleischer, einen Strohhalm dazu, leg ihr das einfach ins Bett, da wird sie schon was mit anfangen können. Also vielleicht könnte das auch ein Weg sein, wenn du egoistisch bist, sie einfach mit aller Macht in der Fettleibigkeit halten. Das könnte ein Weg sein. Was ich aber auch mal sagen möchte, Michael, du bist ein guter Mensch. Also du, von Anfang an und so, es war dir egal, ob sie ein bisschen molliger ist und jetzt machst du dir Gedanken um ihr Gewicht und ihren Stress. Du bist ein guter Mensch, du bist ein guter Freund. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann zeig deiner Freundin einfach diesen Podcast und sie soll zuhören, Michael. Oder wie du halt wirklich heißt, du bist ein guter Mensch, du bist ein guter Freund. Ja, und er soll sie doch endlich fragen, mit wem sie schläft, damit er das wenigstens weiß. Also ist es irgendwie der Schwimmtrainer oder ist es irgendwie jemand, den sie in der Joghurtabteilung kennengelernt hat oder irgendwie so ein... Yoga oder Joghurt? In der Joghurtabteilung kennengelernt hat. Oder ist es irgendwie so ein Supermarkt-Loser oder so ein Filialleiter oder irgendwie sowas. Muss doch dahinter stecken. Andere Motivation gibt's für mich nicht. Ich glaube nicht, dass der Typ noch lebt. Schreibt uns auch gerne mal. Also alle, die noch leben, deren, ob wir euch wirklich geholfen haben. Vielleicht ist es ja so. Oder ob wir euch in den Ruin getrieben haben. Ist ja vielleicht auch so. Das möchten wir gerne wissen. Erfahrungsberichte auch an gagreflexpodcast@gmail.com. Ja. Ja, ich glaube, das ist... Ja, Stress ist, glaube ich, auch nochmal so. Beruf im Stress und Stress mit der Freundin, das wird sicherlich das Hauptproblem sein für diese Essstörungen, die sie dort hat. Du solltest aber auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn du sagst, sie isst nichts mehr. Dabei isst sie einfach nur nicht, wenn ihr zusammen seid und sie will nicht mehr essen gehen. Das sind zwei Argumente, die jetzt nicht dafür, also dass die nicht beweisen, dass sie nichts mehr isst. Vielleicht frisst sie zu Hause ja trotzdem noch die Wildschweine einfach, reden sich rein. Das weiß man ja nicht. Ich glaube schon, dass sie wird auch hungrig sein durch das ganze Rumgevögel mit dem neuen Typen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts isst. Ich will da jetzt wirklich nicht tendenziös an diese Frage rangehen, aber... Du meinst, er bekocht sie so gut, dieser neue Freund, dass sie dann mit dem anderen nichts mehr essen braucht. Ich glaube, ja. Na gut. Also, im Auge behalten. Im Auge behalten. Und, pass auf, dass dir die nicht am Ende zu dünn wird, da hinten raus. So. Behalt das mal im Auge, Mensch. Oh Mann, ey. Also, wollen wir die nächste Frage anreißen? Mhm. Gut. Ja. Also, it's my turn, ne? Ja. Nehme ich mir ja eine von den Zerrissenen, nehme ich schon mal. Ja. Also, die Frage ist vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber wir haben sie doch mal reingenommen, damit wir mal ein bisschen abstrahieren können und in andere Gesprächsbereiche kommen. Zu meinem Problem. Ich bin süchtig nach Dingen in meinem Mund. Haltet euch noch zurück, denn von Penen spreche ich nicht. Es kann alles Mögliche sein, Hauptsache es lässt sich gut darauf rumlutschen und daran rumknabbern. Angefangen hat es ganz klassisch mit den Holzstielen von Eissorten wie Magnum etc. Darauf beiße ich so lange rum, bis ich einzelne Holzfasern ausspucken muss. Heute habe ich immer eine Dose Zahnstocher bei mir, die ich mir einen nach dem anderen in den Mundwinkel schiebe und danach genüsslich mit Zähnen und Zunge bearbeite. Ich kann auch nicht widerstehen, neue Dinge auszuprobieren. So war ich zum Beispiel mit meiner damaligen Freundin in einem Kosmetikladen. Dort gab es kleine Plastikspachtel, mit denen man sich die verschiedenen Cremes probeweise auf den Handrücken streichen konnte. In einem unbeobachteten Augenblick griff ich in den Behälter und stopfte mir die Hosentaschen mit jenen Plastikspachteln voll. Eine ganze Woche lang zerkaute ich die Dinger zu jeder Tageszeit. Meinem Gebiss geht es ganz gut, allerdings leidet mein Sozialleben unter dieser nicht enden wollenden oralen Phase. Immer wieder sprechen mich Leute darauf an. Auch das ein oder andere Date habe ich damit schon ruiniert, weil die Frauen nicht so sehr darauf stehen, wenn man in einem öffentlichen Park seinen Eisstiel zerbeißt, wie ein tollwütiger Terrier einen Knochen. Hattet ihr auch schon eine ungewöhnliche Sucht, den ihr nur schwer losgeworden seid? Oder habt ihr gar einen Tipp für mich? Wollte ich sagen, ich bin sehr froh, dass uns endlich mal auch ein Labrador schreibt. Ein Labrador. Die Probleme von Labradoren interessieren uns natürlich auch. Ja. Ja, finde ich tatsächlich eine sehr lustige Frage. Es geht um Ticks. Hattest du schon mal Ticks früher? Oder hast du Ticks vielleicht gerade aktuell? Ich habe früher nie was mit Ticks gehabt, wenn nicht gleichzeitig irgendwie Takto dabei waren. Tick und Track dabei waren, genau. Okay. Sorry, ich habe tatsächlich auch mal, weil er das mit den Zahnstochern schreibt, ich hatte auch mal so ein Zahnstocher-Ding, wollte das so etablieren, hatte das aber tatsächlich aus dem Fernsehen von jemandem, der immer einen Zahnstocher im Mund hatte und fand das dann irgendwie so 2 Wochen lang cool. PDD? Nee, tatsächlich ein Wrestler. Ich wollte es noch nicht sagen. Und hatte das dann irgendwie für 2 Wochen, hab mir dann mal so eine volle Dose geholt für irgendwie 99 Cent oder so. Da habe ich 2 benutzt und dann standen, da habe ich die ewig auch von Wohnung zu Wohnung noch mitgeschleppt, weil ich dachte, heute. Ich könnte ja irgendwann nochmal Zahnstocher gebrauchen. Ich habe dann andere Wege gefunden, um cool und akzeptiert zu sein. Wie hast du die wieder verloren? ich kann aber nur sagen, dass ich es grundsätzlich verstehen kann, diese Oralfixiertheit. Ich tatsächlich auch, ja. Ganz kurz auf den anderen. Ich hatte früher tatsächlich sehr nervöse Zuckungen und Ticks. Ich glaube, ich habe das auch mal angesprochen. Ich kann es dir jetzt zeigen, das bringt nur unseren Zuhörern nichts, ne? Die sehen das ja nicht, was ich jetzt mache. Nee. Aber ich rümpfe zum Beispiel meine Lippen gen Nasenbereich oder zieh meine Augen auf oder so. Das waren so Ticks, die ich früher hatte als kleiner nervöser Junge, die ich dann tatsächlich so ein bisschen mit Meditation und Yoga Habe ich ein bisschen dagegen gewirkt. Ja, kein Spaß. Als 12-Jähriger oder 11-Jähriger habe ich dann angefangen, irgendwie meine Radlerhose anzuziehen und einen Yoga-Sitz zu machen und mich im Dunkeln schön zu masturbieren. Nein, einfach zu meditieren tatsächlich. Und es hat mir geholfen, diese Ticks zu beseitigen, größtenteils. Also mitunter. Ich wurde irgendwann auch einfach normal, kann man sagen. Okay, aber ist doch kein Meditieren, wenn man eine halbe Stunde auf Toilette sitzt, oder? Also das ist jetzt nicht als Meditieren abzutun. Aber das sind ja so kleine Facial-Sachen, also so kleine Angewohnheiten. Aber wirklich dann aktiv immer mit Objekten quasi zu interagieren, finde ich, falls das stimmen sollte, schon sehr krass. Also ich glaube, jeder lässt mal an so einem heißen Sommertag den Eis stehen, ein bisschen länger im Mund, als es wirklich nötig ist. das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Oder mal so ein, wenn man so einen Lutscher mal schnell auflutscht, dann hast du da noch das Plastikding und spielst dann mit der Zunge ewig am Rest dieser wollüstigen Kugel, die da vorher dran hing und fletscht dann richtig in diese kleine Öffnung, die diese Lollis immer haben. Alter, du durch auch. Ja, da kann man sich schon mal 2-3 Stunden beschäftigen. Aber sonst wirklich aktiv auch sich neue Objekte zu suchen, die man in den Mund steckt, das ist ja eigentlich ein sehr kindliches Verhalten tatsächlich. Ja, wollte ich sagen, da fängt eben das Problem an, das ist so ein bisschen die Beschaffungskriminalität. Sobald du anfängst, Dinge zu klauen, damit du sie dir in den Mund schieben kannst, glaube ich, können wir von einem Problem tatsächlich sprechen. Ich hatte Mundschiebeprobleme damals auch wieder. Wir dürfen keine sexuellen Anspielungen machen, weil das Thema an sich schon irgendwie so eine sexuelle Anspielung ist. Deswegen dürfen wir keine Gags sagen. Und zwar habe ich sehr lange noch Daumen genuckelt, also zu lange. Oha. Ich glaube, mit 18 habe ich aufgehört. Nee, es war dann irgendwie, keine Ahnung, wie alt man ist, um aufzuhören, so 4, 5 oder 6. Und dann wird es halt irgendwann awkward, dass man immer noch Daumen nuckelt. Und an den eigenen, wohlgemerkt. Ne? Ja, an den eigenen. Ich hatte jetzt immer mit fremden Daumen. Ja, wirklich immer Leute kennengelernt. Hast du wirklich? War ich an den fremden Daumen? Nein, natürlich nicht. Nee, Quatsch. Ach so, ich dachte, du bist Rikon, unser Redaktionshund. Der schlägt wirklich alles ab, was bei drei nicht irgendwie im Hundestall ist. Ich habe dann Daumexol, weiß ich noch ganz genau, dass dieses Mittel hieß Daumexol. Das machst du dir auf die Fingernägel und dann lutschst du nicht mehr, weil das ist super bitter, einfach schmeckt widerlich und dann wird quasi dein Hirn daran trainiert, dass es nicht gut ist, wie so ein Stromschlag. Immer wenn du deinen Daumen in den Mund nimmst, kriegst du quasi diesen bitter. Da weiß man, ist das für Daumen oder ist es gegen Christoph Daumen tatsächlich? Daumexol klingt ja echt ziemlich witzig tatsächlich. Ja, also das war so ein Tick. Also ich hatte mit solchen Ticks auch zu kämpfen. Hab auch jetzt immer so, wenn ich unangenehme Situationen gibt es immer, wenn ich mir von jemandem einen Kuli borge und dann irgendwie so nach 10 Minuten merke, dass ich gedankenversunken an diesem Kuli lutsche. Und es erstens dann unangenehm für mich ist, weil ich weiß, von wem ich es ausgeliehen habe und der Typ ekelhaft ist. Und zweitens ist für diesen Typen wiederum ekelhaft ist, diese geborgenen Stifte wieder zurückzugeben. Wir hatten... Also jetzt muss ich aber doch mal tatsächlich in die sexuelle Richtung gehen, um einfach eine Beobachtung abzuklären. Es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass Frauen, die zum Beispiel rauchen, eher oral fixiert sind, also lieber Oralsex performen. Echt? Weil sie einfach so das gewohnte sind, eine schöne Fluppe hier im Mund. Und dafür, das ist mir jetzt, ich weiß nicht, ob vielleicht das wieder so ein Ding ist, wo man nur, wenn man drauf achtet, sich dann einbildet, stimmt wirklich, aber es ist oft so, dass ich an der Kasse irgendwie sehe, ach guck mal an, die raucht da eine und dann frage, ja, der bläst sie mir sofort ein, ne? Also das ist schon so, dass das ja doch darauf schließen lässt, dass da ein gewisser Drang dazu vorhanden ist. Deswegen hätte ich da natürlich noch eine andere Idee. Ah, okay. Wie er halt wegkäme von diesen Plastikspachteln und Co. Ne? Ja, die sind auch ungesund, ne? Plastikspachteln, deswegen soll er lieber anfangen zu rauchen, meinst du? Ach so, ich dachte jetzt, aber... Das dachte ich auch erst, dass du meinst, dass er vielleicht, dass du ihm quasi gerade unterstellst, kann man nicht sagen, es klingt negativ, sagst du, dass er vielleicht einfach homosexuell ist. Nein, aber für mich ist dieser Mann stockschwul, ja, das kann man wohl so unterschreiben, ja. Das glaube ich tatsächlich, nämlich auch. Das würde ich nämlich denken, wenn da anders ist das nicht. Also, aber es ist jetzt keine Lösung, ne? Also. Es ist keine Lösung, aber es zeigt dir einen Lebensweg auf jeden Fall, ne? Das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, dass das ja für Frauen ist das ja eher upturned, ja? Also wenn man da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwelchen Erbsen oder so, die ständig im Mund hat, das macht die vielleicht geil. Aber wenn er so... Was meinst du damit? Die habe ich noch nie gefunden, die Erbsen. Aber wenn du da so ein Plastikspachtel... Vor allem, ich habe jetzt auch gerade so einen richtigen Spachtel vor Augen im Kopf gerade. Weißt du, so irgendwie wie so ein Maurer. Der irgendwie, wenn ich hier die Steine nehme, stecke ich mir einen Spachtel ins Maul. Ja, aber das ist natürlich schon ein Problem. Gerade bei Dates, wenn du das so unterbewusst machst und dann irgendwann anfängst, da irgendwie auf deinen Dingern rumzukauen. Ja. Also erstens, kein Eis essen wäre da natürlich ein Tipp. Wenn die Frau sagt, wollen wir uns zum ersten Date zum Eisessen verabreden, sagst du nein. Das ist schon mal ein erster sehr guter Tipp. Zweitens, keine Zahnstocher mitnehmen und auch in keine Restaurants gehen und auch nicht an Baustellen vorbeigehen, wenn Spachteln da rumliegen. Also vielleicht dich einfach solchen Sachen fernhalten und dann einfach mal gucken, wie es funktioniert, ganz ohne. Ja, halt dich von allem fern, was potenziell in deinen Mund passen könnte. Ja, geh mal schwimmen, da kannst du nichts mitnehmen. Jeder Zahnstocher ist sofort kaputt, wenn du ihn ins Wasser tunkst. Oder du nimmst einfach so einen kleinen, irgendwie sowas aus Blei, so eine Schraube oder so einen Nagel. Und immer wenn du Bock hast, steckst dir das in den Mund und dann, da hast du so nach 10, 15 Sekunden hast einfach keinen Bock mehr. Ja, wirklich, kauf dir Daumixol und mach das an alle Zahnstocher, alle Zahnstocher dieser Welt. Geh in jedes Restaurant und schmier Daumixol auf die Zahnstocher. Dann wird dein Problem gelöst sein, das kann ich dir sagen. Ja. Und fang das Rauchen an. Ja, und such dir halt einen Mann, der dich versteht, ne? Mit dem Problem, der dich annimmt. Okay, weiter geht's, würde ich sagen. Ich würde gerne Folgendes. Ja, du möchtest eine Bonusfrage noch, ne? Ja, eine Bonusfrage, die du jetzt nicht ausgedruckt hattest. Die übrigens ist aber letzte Woche schon an uns geschickt worden, wurde dann nochmal per Mail geschickt, weil wir nicht so auf Facebook stehen. Deswegen immer schön an gagreflexpodcast@gmail.com schicken. Ja, und wenn sie diese Woche nicht genommen wurde, heißt es nicht, dass sie für immer raus ist. Ich habe jetzt nur erstmal so 5 gewählt, die ein bisschen unterschiedliche Themenbereiche abdecken. Also schickt da munter eure Fragen und Probleme an gagreflexpodcast@gmail.com. Hallo Andreas, hallo Lars, schreibt, sagen wir mal, Lukas O'Donovan. Alles klar, Donny. erst einmal, Lukas O'Donovan. Sully O'Donovan fragt. Erst einmal danke für euren Podcast, gibt nichts Unterhaltsames auf dem Weg. Aber ich habe natürlich auch so ein Problem und möchte daher auch euch um Rat bitten. Ich finde, das ist sehr persönlich und geht mir sehr nah. Hau raus. Ich bin ein Scheidungskind. Als ich 4 Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt. Ich verbleibe bei meiner Mutter. Bis ich 16 war, wuchs ich zwar mit dem Wissen auf, dass es da irgendwo so etwas wie meinen Vater gibt, aber er ist erst in der späten Pubertät, wuchs die Neugierde an dieser Person. Ich bat meine Mutter also darum, Kontakt zu meinem Vater aufzunehmen aufnehmen zu können. Zähneknirschend und widerwillig ermöglichte sie mir dies. Ich lernte ihn kennen und mögen, er war aber stets eher ein guter Freund, denn ein Vater für mich. Ich konnte eher mit ihm was trinken gehen, als mich mit den Problemen an ihn zu wenden. Mit 18 kam es dann zum Bruch. Meine Eltern sahen sich vor Gericht wieder, es ging um den Unterhalt für meine Person. Da ich merkte, dass mein Vater zwar gerne Zeit mit mir verbrachte, aber er ungern für mich zahlte, brach ich ihm den Kontakt wieder ab. Nun bin ich 28 und bin wieder an dem Punkt, dass ich ganz gerne Kontakt zu ihm hätte. Inzwischen bin ich älter und reifer als vor 10 Jahren und möchte solche Nichtigkeiten wie Geld nicht als Grund gegen den Kontakt zu meinem Erzeuger am Ende meines Lebens stehen zu haben. Jedoch weiß ich, dass meine Mutter, zu der ich immer noch regelmäßig Kontakt und guten Kontakt habe, außer sich sein wird, wenn ich diesen Schritt gehe. Aber es mag für sie nur ihr Ex-Mann sein, für mich ist es mein Vater. Davon habe ich nur einen. Daher nun meine Fragen. Erstens, soll ich überhaupt Kontakt zu ihm aufnehmen? Zweitens, soll ich meiner Mutter davon erzählen? Drittens, wie nimmt man nach so langer Zeit Kontakt auf? Facebook, bla bla bla, Halbschwestern, TV gehen, egal. So, Lukas. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage wirklich schon mal gelesen habe oder ob das irgendwie eine alte Folge von Vermisst war, die ich mir neulich reingezogen habe. Das klingt natürlich, also erstmal bist du jetzt mit 28 eigentlich nicht mehr wirklich auf einen Vater angewiesen, muss man ja in der Hinsicht sagen. Du hast wahrscheinlich einen Führerschein schon gemacht, brauchst keine Hilfe beim Umzug. Was machen Väter eigentlich noch so? Saufen. Saufen kannst du alleine. Was bringen Väter denn noch so mit? Handwerk. Handwerklich. Stimmt, da ist auch... Also bei mir überhaupt nicht übrigens. Überhaupt nicht, ne? Also, das ist natürlich ein berechtigtes Interesse. Ja. Okay, Lars hat sich gerade vor Spinnenweben erschrocken, die hier im Set hängen seit 3 Jahren. Ja. Okay, Alter, du kleine Schisshase, ey. Es ist auf jeden Fall legitim, nochmal Kontakt herstellen zu wollen. Bedenke allerdings, dass er damals nicht für dich zahlen wollte. Nimm das ich glaube, mit das rein. Bedenkt er. Bedenke das. Wenn du deine Mutter, die dich als Einzige wirklich genährt hat, hintergehst. Nein, ich würde es auf jeden Fall der Mutter sagen. Das ist natürlich schwierig, weil wie bringt man sowas unter? Da würde ich wieder sagen, irgendwie sowas wie, Mama, ich habe irgendwie eine Prostituierte geschwängert und ich würde gerne mit meinem Vater Kontakt aufnehmen. Dann ist das so ein bisschen wie so unter so eine Suppe untergerührt irgendwie. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber sag's deiner Mutter und gerade wenn ihr auch euch vor Gericht gesehen habt, dann ist das schon so, dass man ja da auch, das ist ja auch was einen prägt, man ist ja nicht ständig vor Gericht und so. Da ist sehr viel, wie sagt man, bad blood, how do you say in German, wenn du sagst, wenn du sagst, Jungfernhäutchen, that's the word, dass du da auf jeden Fall deine Mutter mit ins Boot holen musst, bevor du da Kontakt aufnimmst, oder? Ja, da sind wir uns komplett einig. Diese Frage können wir beide einstimmig beantworten. Die Mutter muss davon erfahren. Du kannst da keinen Alleingang machen für das, was sie für dich getan hat, dich alleine quasi großgezogen hat und so weiter. Du musst zu deiner Mutter stehen. Das ist eine Frage, die ich mir auch schon in meinem Leben, die mich irgendwie auch betroffen hat, so, also nicht so extrem wie bei dir, aber natürlich auch immer so diese Frage nach dem, Mensch, es ist doch Blut, es ist doch eigene Blut sozusagen, es ist nicht einfach irgendwie eine Freundschaft, die dahin siechen kann, sondern man sollte sich darum kümmern, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass nur weil man verwandt ist, da jetzt keine Garantie darauf bestehen sollte, dass man sich immer verzeiht und dass man immer doch wieder zusammenfindet. Und ich finde, wenn dein Vater so viel Scheiße gebaut hat und nicht für dich zahlen wollte und so, dann hat er es vielleicht einfach verdient, dass er gedanklich aus deinem Leben so gut wie es geht verschwindet, dass du ihn auch nicht mehr siehst und sich nicht mehr bei ihm meldest. Ich weiß jetzt nicht, ob er einfach nicht gezahlt hat, weil er kein Geld hat und so. Vielleicht ist er ja irgendwie ein Obdachloser oder so. Mein Gott, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, dann kommst du nicht vor Gericht. Ich glaube, da geht es dann wirklich darum, er könnte zahlen, will es aber einfach nicht. Und dann sag ich mal, ja, Vergiss den Typen. Keine Ahnung. Also er hat es nicht verdient. Ich kann zwar deinen Drang verstehen, dass du ihn irgendwie doch wieder sehen willst und vielleicht mal wieder ein Bier mit ihm trinken willst. Vielleicht ergibt sich das irgendwann, wann er auf dich zukommt. Aber du, finde ich, solltest eigentlich da keine Energie mehr reinstecken. Ja, also das Gegenargument ist natürlich, dass man sich immer nachher ärgert, wenn dann irgendwie der Vater nicht mehr ist. Und dann fragt man sich, ja, hätte ich denn doch, war ich vielleicht zu stur? Gerade im Laufe von der Zeit verwischt sich ja auch viel. Und na klar, jetzt sagt man nochmal, ja, wir waren ja vor Gericht, das war eine schlimme Zeit. Aber dann vergehen halt einige Jahre und man vergisst, was für ein Hurensohn der Vater eigentlich war und geglättet das dann so wieder ein bisschen. Ja, wie nimmt man dann, wenn man dann trotzdem das Interesse hat, wie nimmt man dann Kontakt auf? Man kann natürlich, Facebook ist ein Standardweg, man kann gucken, was vielleicht im Heimatdorf so für neue Thai-Massagesalons aufgemacht haben, ob man da über die neue Frau dann wieder an den Vater rankommt. Grindr, ja, da ist ja der Typ, der wirst wahrscheinlich den Typen treffen, der dauernd da irgendwelche Spachtel im Mund hat. Aber die Kontaktaufnahme an sich wird sich wahrscheinlich schon als möglich gestalten. Also aus der Welt ist er ja nicht. Ja, ich finde es übrigens ein bisschen schwierig auch von deiner Mutter, dass sie da sich so, also von Anfang an dagegen gestemmt hat und das auch so überhaupt nicht wollte, weil ich finde, sie sollte da eigentlich irgendwie verstehen, dass es da eine Trennung geben sollte zwischen ihrem Empfinden zu ihm und deinem Empfinden. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ja, keine Ahnung. Ja, also es ist natürlich klar, mit 28 ist man halt auch schon reflektiert und wie gesagt, es ist ein bisschen Zeit vergangen und dann kann man diese Impulse verstehen. Es ist halt, die Frage ist, was erhofft man sich davon? Hat er irgendwas an Gütern, von denen du profitieren kannst? Wahrscheinlich nicht. Will er dir irgendwie noch seinen alten Opel Vectra andrehen? Oder kriegst du irgendwie eine bessere Versicherungsklasse irgendwie? Also ziehst du da noch irgendwelche anderen Vorteile raus, aus denen du wirklich was machen kannst, statt diese emotionale Nummer? Sprich, gibt es irgendwas, wobei er dir noch wirklich nützlich sein kann? Wenn nicht, dann würde ich das echt lassen. Aber ja, und ich würde mir auch kein schlechtes Gewissen machen ohne Witz, wenn er stirbt morgen bei Gott, lieber, bitte nicht, aber wenn er stirbt und so, mein Gott, er hat sich doch nicht mal bei dir gemeldet. Du hast doch die Anstrengung gemacht, beim ersten Mal schon ihn wiederzusehen. Du hast, bist in überhaupt keiner Pflicht mehr, du stehst nicht in irgendeiner moralischen Pflicht, dich bei ihm zu melden. Er ist derjenige, der sich entschuldigen muss. Wie gesagt, ich nicht falsch verstehen, ich hatte jetzt nicht im Ansatz eine ähnliche Situation, aber bei uns gab es eben auch irgendwie einen Familienstreit und eine Trennung meiner Eltern und dann gab es eben eine Zeit, in der ich quasi wenig Kontakt zu meinem Vater hatte, weil da eben auch viel Scheiße passiert ist und ich ihm das auch nicht verziehen habe. Sehr deep jetzt gerade. Und jetzt ist es aber dann doch irgendwie so über die Jahre gewesen, dass er mir das Gefühl gegeben hat, dass ihm das leid tut und er dann quasi auch wieder Sachen gut gemacht hat. Und dann ist für mich auch so, dann bin ich nicht nachtragend, dann geht es halt einfach weiter. Ne? Und deswegen finde ich, wenn er diesen Schritt nicht macht und sich nicht bei dir meldet und sich nicht bei dir entschuldigt, und das muss er tun, er muss sich bei dir heftig sich bei dir entschuldigen, dann solltest du diesen Mann einfach nicht mehr beachten und ihm eine schöne Zeit in Nigeria wünschen, oder? Also wir sind uns eigentlich, dass es schwarz ist. Ja, es sei denn, irgendwie, er schreibt dir wirklich um, weiß ich nicht, 00:30 nachts eine Facebook-Nachricht, du bist ein bisschen emotionalisiert, dann ruf ihn doch schnell an und trefft euch irgendwie und seht, ob die alte Liebe noch da ist. Ja. Das fände ich dann okay, sonst würde ich stur bleiben. Ja, das sind so diese Klassiker, völlig betrunken, du bist das Wichtigste in meinem Leben, würde er dir irgendwann schreiben und dann springt er. Lass mich dir zeigen, dass ich immer noch dein Vater bin. Was machst du denn für Bewegungen, Andreas? Keine Ahnung, doch die ich weiß auch nicht. Nein, aber wenn das nicht der Fall ist, dann machst du wie ich, such dir irgendwie so einen Schröckert oder so, in dem du ein bisschen was Väterliches sehen kannst. Oder irgendwie in einem Fernsehen. Du hast für mich auch so ein bisschen so, was hast denn du, nicht väterlich, großer Bruder eigentlich auch nicht. Eigentlich wie so ein Bruder. Du bist ein Bruder für mich. Oh, wow. Och, das ist ja süß. Unsere Schwänze gerade gekreuzt. Aber, ja, wow, schön. Okay, wow. Komm, nächste Frage, du Hurensohn. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Alter, diese okay, fucking das sind nur scheiß Spiderwebs. Das sind, Alter. How you say in German? wie sagt man, Venusfalle? Okay. So, pass auf. Ich gehe jetzt mal hier in die etwas andere Richtung. Das ist eine kurze Frage. Mal gucken, wie du das findest. Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht wird die auch ganz kurz, dann müssen wir eine andere nehmen. Aber, hallo ihr beiden, schon länger werde ich von einer Frage geplagt, auf die ich keine Antwort finde. Weder zur Schule noch zu Studienzeiten fand ich Antworten. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen oder neue Denkanstöße geben. Meine Frage an euch ist, wann ist man cool? Ja. Der Ist-Zustand cool sein ist für mich schon immer ein unerreichbares Ziel. Meiner Meinung nach gehen mit diesem Zustand Frauen und Erfolg im Leben einher. Vielen Dank im Voraus, euer Frank Daumexol. Ja, da fragt er natürlich die Richtigen. Ja, also wenn du denkst, dass cool sein mit Frauen und Erfolg einhergeht, dachte ich auch. Nee, es hat nichts geändert am Loser-Dasein. Was soll ich nochmal? Ich habe Klamotten weggeschmissen, jetzt habe ich nichts mehr zum Anziehen. Aber ich finde das eine gute Frage, denn da ist es auch so eine Sache, die mich früher auch viel beschäftigt hat und so. Da habe ich mich immer gefragt, bin ich eigentlich cool? Ich glaube, es gab irgendwann mal so einen Moment, bei dem ich gemerkt habe, Lars, du bist nicht cool. Weil ich glaube, so mein Selbstverständnis war eigentlich früher eher so, ich bin cool, ich bin irgendwie beliebt in der Schule, in der Klasse und so. Deswegen irgendwie so, ich hatte immer das Gefühl, ich bin cool. Und dann sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, irgendwie so mein Klamottenstil, meine uncoole Art, also so ein bisschen so dieses aufgedrehte, aufgeregte Art. Also ich nehme nichts locker, ich nehme alles irgendwie, versuche immer alles zu hinterfragen und mache immer einen blöden Spruch. Ich bin nicht cool. Ja, also für mich, du weißt, ich liebe dich, für mich bist du ein bisschen der uncoole Bruder, wenn ich das so sagen kann. Das hätte ich jetzt aber auch so gesagt. Hättest du auch zu mir so gesagt, ne? Nein, also ich muss da mal einhaken, denn tatsächlich, ich war auch beliebt in der Schule, weil ich relativ clever war, immer auch helfen konnte. Heute würde man sagen, ist das für ein scheiß Klugscheißer. Aber damals sagt man, wow, der hat was drauf. Natürlich Quatsch, aber irgendwie, weiß ich nicht, war ich halt nie so begriffsstutzig wie die anderen, die schon in der zweiten Klasse geraucht haben und von ihrem Vater verprügelt wurden. Naja, ist auch nicht schlimm. Aber irgendwann kam so dann dieser Punkt, halt die Pubertät quasi, wo man dann merkt, okay, man wird immer stellvertretender Klassensprecher. Aber irgendwie feiern die anderen jedes Wochenende und man ist dann erstmal nicht dabei, dann merkt man, okay, bei mir kann man auch nicht feiern, weil ich irgendwie nur so ein 7-Quadratmeter-Zimmer habe. Und irgendwie rutscht man dann da so rein. Das ist wie die wenn Uncoolness. Man. Das, ja, das ist wie wenn man irgendwie auf so einer Wasserrutsche oben ist. Und dann, man denkt eigentlich, ist alles cool, ich gehe mit hoch mit den anderen und dann merkst du, oh shit, ich bin hier eine Rutsche zu früh rein und du kommst nicht mehr hochgekrabbelt. Du kommst nicht mehr hochgekrabbelt und dann kommt, willst du dich drehen auf der Rutsche und dann kommt so eine richtig fette hinter dir, die dich einfach mit runterreißt und du bist dann in diesem... Ist das die, dieser Tag nichts gegessen hat? Oder? Das ist die, dieser Tag nichts gegessen hat, ja. Die trifft sie jetzt mit so einem Typen, der irgendwie Spachtel lutscht oder so. Und deswegen. Aber er ist mega unzufrieden, weil sie eine Vagina hatte. Und dann ist man auf einmal so und irgendwie 10 Jahre später blickt man zurück und denkt, wow, fuck. Das war ein uncooler Scheiße, Ritt. Scheiße, das war ja richtig uncool, was ich da so gemacht habe. Aber das mit diesem Selbstverständnis, dieser Selbstwahrnehmung, das ist mir auch in einer anderen Situation mal so tatsächlich gegangen. Da hatte ich eine neue Freunde, so sagen wir mal so seit einem halben Jahr, würde ich sagen, war ich dann sehr gut mit zwei neuen Leuten befreundet, die heute noch meine besten Freunde sind. Die mir dann irgendwie, und ich dachte wirklich, ey, die mögen mich und so, alles gut und so. Ich war immer so, mein Selbstverständnis war, dass ich echt ein lustiger Typ bin und alles und mich alle mögen. Und dann haben die, also meine damals wirklich besten Freunde oder sehr gute Freunde, haben mir gesagt, oder ich habe, glaube ich, gefragt, ob ich manchmal nerv. Und sie haben gesagt, ja, du wow. Nervst schon manchmal ein bisschen so. Das, die haben wow. Gemeint, wir mögen dich und alles, aber manchmal bist du schon so ein bisschen drüber, ein bisschen so zu aufgedreht und zu nervig. Und das hat mich, nee, nicht, wollte sagen, wochenlang, nein, das hat mich bis heute, denke ich, immer mal wieder dran, wenn ich gerade irgendwie so eine aufgedrehte Phase habe, denke ich so, okay, komm mal wieder runter. Andere finden dich vielleicht gerade als nervig. Und das war richtig krass damals, das hat mir so viel geholfen. Wahrscheinlich ist es auch mit ein Grund, warum wir heute noch so gut befreundet sind, weil es so ehrlich war und halt auch nicht böse gemeint, sondern halt wirklich für mich dann auch wirklich einen Schalter umgelegt hat. Und ich gedacht, okay, sei mal ab und zu nicht so scheiße nervig, du blöder Sack. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema für sich, wie manchmal so Sätze, die eigentlich auch teilweise in den Konversationen gar nicht so bedeutend sind, aber einem wirklich jahrzehntelang Wort für Wort im Ohr bleiben. Bei mir war das irgendwie, das war eigentlich so subtil und in dem Moment dachte ich so, naja, so krass war es gar nicht, aber als sie sich dann umgedreht hat, meint, du siehst potthässlich aus, Links. Das hat mich schon so ein paar Jahre begleitet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das mein Leben wirklich geprägt hat. Also im Nachhinein denkt man, hey, war da gar nichts. Aber also, als ich dann mein Blut wieder aufgewischt hatte und den Zahn, den sie mir danach ausgeschlagen hat, weil ich so potthässlich war. War das ein reiner Gag-Reflex gerade oder ist so eine ähnliche Situation schon passiert? Das ist ja der reine Gag-Reflex. Dieses so überspitzt, das kann er nicht ernst meinen. Das ist natürlich alles autobiografisch von der Darks. Ja, so war es nicht, aber so sinngemäß war es. Echt? Hat dir jemand mal gesagt, dass du scheiße aussiehst? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie es war. Das war irgendwie so, ich habe irgendwie einen Gag gemacht und keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Okay. Nein, aber also dann merkst du halt so, das ist das Schlimmste, finde ich, wenn du merkst, du bist nicht cool und dann irgendwie versuchst, plötzlich cool zu werden, willst es aber so darstellen, als würdest du gar nichts verändern. Und versuchst dann so rückwirkend die Leute zu überzeugen, dass du doch schon immer cool warst. Ah, okay, ja. Dann bist du natürlich noch uncooler als vorher. Ja. Und ich glaube auch, weil du das eben gesagt hast, dass die Leute mich schon mögen, aber auch mit so einem mütterlich, nicht bemitleidend, aber in Schutz nehmen. Dass sie sagen, ja Mensch, das, aber eigentlich ist das schon ganz witzig. Okay. Das, also glaube ich, dass da dass das so ein bisschen mitschwingt und man denkt, naja, was soll er machen? Er ist halt nicht cool. Ja, ich finde, ich will dir heute nicht zu sehr die Eier lecken, aber ich finde, du bist eigentlich schon, cool finde ich, hat viele Facetten, aber für mich ist so dieses Coole auch, dass man so gelassen viele Sachen nimmt und ich finde, du bist sehr, sehr cool in der Hinsicht, dass du viele Sachen sehr gelassen nimmst. Also du regst dich zwar auf und so, und bist ein grumpy Arschloch und so, aber... Ich reg mich ständig auf. Ja, aber du bist eigentlich... im tiefen Inneren hast du irgendwie so eine Ruhe, die du ausstrahlst, und das macht für mich auch cool aus. Und das bewundere ich so bei vielen, also so die früher, die super, die so alle Frauen abgekriegt haben und so, ne? Die waren auch so wahnsinnig cool, die waren immer so ruhig und gelassen, die sind nie irgendwie rot geworden oder so, denen war nichts peinlich, das ist auch noch so eine Sache. Ja. Die sind auch nie laut geworden, die haben halt immer nur so ein bisschen gechillt, einfach so mega cool, als seien die einfach die ganze Zeit bekifft. Das ist für mich auch so ein Begriff von cool. Das stimmt, ich bin zum Beispiel auch mega gut im Flirten. Ich komme nur leider nicht bis hin, weil sie dann vorher schon weggeht, ne? Ja, wegen des Mundgeruchs, ne? Ja, und weil ich halt porthässlich bin. Nee, Quatsch, aber dann, also im Gespräch bin ich gut. Also im Gespräch echt super. Ja, das kannst du, ne? Aber Gespräch kommt dann selten zustande, ne? Jetzt komm mal wieder runter, ja, das kannst du überhaupt nicht flirten. nein, also... Aber wenn man jetzt mal cool definiert im Sinne von fly sein, wie ich es definiere. Ja, so ein Paul Walker-Typ. Er ist cool. Was bringt ihn? Jetzt ist er tot. Er klebt heute noch am Baum. Ey, auch coole Menschen sterben. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja, das muss man sich immer wieder sagen. Wenn du uncool bist, denk einfach dran, coole Menschen sterben. Coole Menschen sterben. Noch eine Situation. Ich war früher als Kind. Ja, 13, was weiß ich, wie alt ich war. Bei mir ist immer alles 13, so wenn ich nicht genau weiß, wann es war, war es halt 13. Wahrscheinlich eher 12. Und dann waren wir auf dem Inlineskateplatz und so und sind Inliner gefahren. Cool. Was schon mal richtig cool ist. Und ich hatte auch so eine Mütze noch auf und so eine Cappy und ich fühlte mich einfach, wenn du skatest und nicht hinfliegst, dann kommt irgendwann so ein Moment, dass du denkst, du bist gerade richtig cool, so wie die coolen Jungs bei Jackass oder so, und bist richtig cool am Fahren. Ja. Und so, und dann halt irgendwann mal, ich fühlte mich richtig cool, und dann hat so ein Kumpel von mir gesagt, aber Lars, weißt du, an wen du mich erinnerst? Und ich dachte wirklich in dem Moment, das waren so ein paar Sekunden, und ich dachte so, oh, geil, ja, Mann, jetzt sagt er echt, dass ich cool bin und so Tony Hawk, keine Ahnung, was kommt jetzt? Und dann sagt er, Otto Waalkes. Was ja der Inbegriff von uncool einfach ist. Und dann wusste ich auch, alles klar, ich bin nicht cool für andere Menschen. Raff's endlich, Lars, du bist uncool. Da stelle ich mir immer jetzt Otto Waalkes auf dem Skateboard vor. ja, aber guck mal, das ist doch, also ich hatte nie ein cooles Hobby irgendwie. Okay, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, dass ich an sich coole Hobbys entcoolisiert habe, dadurch, dass ich sie mache. Zum Beispiel rappen. Eigentlich stimmt, an sich nominell. Schon eine coole Sehr Sache. Cool, ja. Mit das Coolste, Andreas rappt, what the fuck, was? Ja, richtig uncool. Richtig fucking uncool. Rap tot seitdem. Deutsche Rap hat sich da nie von erholt. auch wenn du mal guckst, wir haben ja auch, es gibt in dieser, in unserem Rocket Beans Forum gibt es ja auch immer so einen Doppelgänger-Post, so nach dem Motto, wer sieht aus wie welcher Rocket Beans-Dude. Ja. Da ist bei mir, sind da immer nur uncoole Dudes. Alter, bei mir sind die hässlichsten Menschen der Welt. Dieser Wrestler da. Die stimmt, Leute sagen, er sieht aus wie Jesus Christus. Gallagher, ja genau. Bei mir ist immer irgendwelche Nerds mit Brillen. dieser Typ aus Big Bang Theory? Ist es nicht. Doch, Big Bang Theory, dieser eine Dude. Ah, der von Silicon Valley. Ja. Der könnte auch sein wie du. So, das ist erstmal schon so ein Indiz, wenn man nur mit anderen uncoolen Leuten gleichgesetzt wird, dass man vermutlich nicht cool ist. Ja. Mir hat mal eine gesagt, du siehst aus wie Patrick Swayze. Das ist für mich auch eine Welt untergegangen. Ich dachte auch, ich sehe cool, aber Patrick Swayze ist einfach nur also, sehr uncool und sehr hässlich. Ja, und sehr... tot. Ist der tot schon, ja? Natürlich ist er tot, ein Mausetot. Der ist noch toter als Paul Walker und der ist schon tot. ja, also sowas ist halt schwierig, also dass ich Hobbys auch entcoole durch sie ausübe, ist schwierig. Ich war auch nie skaten, longboarden oder irgend so ein Scheiß, irgendwas. Ich war nie in einem Fußballverein. Nichts, was irgendwie mich in, wo man so mitschwimmt. Im Fußballverein schwimmt man manchmal so mit. Da ist man nicht wirklich cool, aber man ist Teil von so einer Gruppe, die man formell nicht alle als uncool bezeichnen könnte. Deswegen rutscht man da so mit. Ja, du bist automatisch cool. Ich habe zum Beispiel Volleyball gespielt, was automatisch uncool ist. Ja. Ich habe Knieschoner getragen. Das ist fucking uncool. Ja, ich hatte einen riesen, weiß ich nicht, orangen Anorak oder so. Ja. Da sagt man, ja, ist doch mit 9 normal. Ja, da war ich 17. Ja. Und das ist halt, das Kleidungsstil ist bei mir immer schon, irgendwie bin ich immer 10 Jahre zu spät. Dann ich hatte eine Frage, sorry. Nee, erzähl ruhig. Ich dachte, ich habe gerade gemerkt, du setzt zum Gag an, das wollte ich nicht unterbrechen. Achso, was wolltest du jetzt sagen? Ach, nee. Nein, ich habe nur gesagt, dass ich alle 2 Jahre dann immer mal sage, so scheiß drauf, jetzt ändere ich meinen Klamottenstil von heute auf morgen, dann sortiere ich alles aus, dann gehe ich einkaufen und denke, was habe ich da denn wieder für eine Scheiße geholt? Und dann ist es dieselbe Kacke wie immer. Auf dem Markt kaufst du wieder deine eigenen Klamotten, die du vorher verkauft hast. Ja, genau so ist es, ja. Ich hatte eine Jacke, die war Silber und man konnte sie wenden, aber sie Gold. Weder Silber noch Gold ist cool. aber was mich ganz glücklich macht, ist ehrlich gesagt die Beobachtung, dass je älter man wird, desto stärker verändert sich der Begriff cool sowieso auch. Früher, ganz am Anfang ist halt cool irgendwie, wenn du DC-Schuhe oder die Ease-Schuhe, so Skater-Schuhe hattest und so, da war es schon cool. Ja. Dann später ist es halt irgendwie, wenn du keinen guten Sport machst oder so, dann warst du irgendwie cool, ein cooler Fußballer. Und ich finde, es entwickelt sich langsam und es ist ja auch so, dass wir mittlerweile sau cool sind, das kann man ja schon mal doppelt und dreifach unterstreichen. Einfach weil wir, keine Ahnung, wir haben Humor, ne? wir haben einen Job und so, der irgendwo cool ist. Also ich glaube, das Blatt hat sich gewendet und ganz viele, die früher cool waren, wenn du die heute siehst, die sind wahnsinnig uncool einfach geworden. Oder halt mega cool geblieben, ne? Oder halt mega cool geblieben, ne? Nein, ich kenne keinen, der früher cool war. Und heute, das gibt es natürlich auch, aber das Blatt wendet sich, die Ansichten, es ist dann auch wichtiger irgendwie dann, keine Ahnung, vielleicht Humor zu haben für eine Frau, als einfach nur irgendwie geile Schuhe zu haben. Das war halt früher für eine Frau wichtig, boah, der hat geile Schuhe, den bumm ich. Und heute, die machen einen geilen Podcast, ey, da stelle ich mich doch gleich mal vor die Haustür und warte auf sie, bis sie fertig sind. und je älter man wird, desto weniger relevant wird auch Coolness, ne? Ja. Also wie du schon sagst, man kriegt die Frauen dann mit Geld oder mit, dass man coole Leute kennt oder solche Sachen halt. Das sind für mich so die Ausflüchte, um da rauszukommen aus der Nummer. Wer ist für dich der coolste Mensch der Welt? Der coolste Mensch, den ich kenne? Ja, also Schröckert ist schon weit vorne, aber der ist eine extrem lässige Sau. Ich bleib hier mal in unserem Kosmos. Der ist schon ganz weit vorne, ey. Weiß ich nicht. Ich glaube, den würde ich nehmen. Der hat eine richtig schöne Frau, aber die man ihm gönnt. Tolle Familie, cooler Dude. Andreas, lass mal die Hose jetzt an. Hallo. Also der ist wirklich ein wunderschöner Mann. Schöne Haare noch für sein Alter. Also wirklich, das ist ein Traumdude. Hast du recht, lass uns mal ganz schnell zur nächsten Frage kommen. Ist ja unangenehm hier. Also, was haben wir hier? Ganz toller Typ. ja. Nee, hör mal auf jetzt. Sehr gern mag ich den. Schluss. Riech den auch so gerne. Andreas. Schulz, nur so. Was soll ich denn hier, das oder was? Was gibt's denn hier noch? In unserem Freundeskreis sagt, Carsten Jonker. In unserem Freundeskreis haben wir ein zunehmendes Problem. Wieder eine Fette oder was? Wir sind alle zwischen 24 und 26 Jahre alt und kennen uns schon seit einer langen Zeit. Wir treffen uns meistens am Wochenende zum Feiern, gehen ins Kino oder machen zusammen Urlaub. Obwohl wir alle unterschiedliche Bildungsniveaus haben, von Hauptschule bis Ingenieur, verstehen sich alle super. Das Problem kommt immer dann, wenn Alkohol im Spiel ist und die Diskussionen dadurch zunehmend politischer werden. Leider muss ich feststellen, dass meine nicht so gebildeten Freunde in der Gruppe sich zunehmend rechts radikalisieren. Sprich Nazi-Parolen, rassistische und antisemitische Aussagen machen, bei denen sich selbst Donald Trump schämen würde. Diskutieren hilft meistens nicht, da man nur als linke Zecke beschimpft wird. In den letzten Monaten haben die linken Zecken in der Gruppe sich immer mehr zurückgehalten und die Diskussion nicht zum Eskalieren kommen zu lassen. Der Klügere gibt nach und so. Was soll ich tun? Ich kann doch nicht auf deiner einen Seite alle Nazis auf der Welt als engstirnige rassistische Vollidioten beschimpfen, aber bei meinen eigenen Freunden Ausnahmen machen. Grüße, Carsten. Ja, das ist ein sehr heikles Thema. Ich habe die Frage bewusst gewählt, weil wir uns da eigentlich mit jedem Satz nur ins Abseits schießen können. Und es ist jetzt ein riesengroßes Minenfeld, durch das wir gleich durch müssen. No risk no fun, das ist immer schon dein Motto gewesen. Ja, ich bin halt cool, schon immer gewesen. Ich finde ja, da gingen ja ein paar Thesen auch von deiner Seite aus hervor. Zum Beispiel, der Klügere gibt nach. Damit stellst du dich ja schon über die anderen Leute, dass du mehr weißt. Grundsätzlich muss man natürlich mal sagen, wir sind alle bei solchen Sachen sind wir alle angewiesen auf die Informationen, die wir aus den Medien kriegen. Das heißt, je nachdem, wie man sich informiert, in welche Richtung man informiert oder man informiert wird, bildet sich auch die Meinung. Also keiner von uns ist wirklich vor Ort oder keiner von uns hat wirklich umfassend alle Informationen, sondern es gibt da natürlich, wenn man eher ein bisschen eher links gerichtet ist, dann sucht man sich vielleicht auch Informationen, die eher dazu tragen, ne? Kognitive Dissonanz und so. Andersrum, wenn du sagst, scheiß Flüchtlinge, und dann guckst, überliest du vielleicht in den Lokalmeldungen mal ein paar Nachrichten, aber wenn dann irgendwo was steht von Schwarzer greift Mädchen an, dann hilft das deiner Meinung wieder. Fakt ist, diese Nazi-Ärsche müssen raus aus Deutschland. Komplette Osten, einfach bevölkerungsarm. Das ist jetzt auch wieder Quatsch. Ist auch nein, Quatsch, ja. Meine Eltern dürfen bleiben, ja. Will da auch gar nicht inhaltlich, jeder weiß, nicht jeder, aber Leute, die mich verfolgen und meinen Werdegang quasi verfolgen, die wissen, wie ich zu diesen Themen stehe. Ich finde es aber interessant, dass ihr überhaupt so gut befreundet seid. Das ist eigentlich wirklich eine schöne Konstellation, weil ich kenne das nicht. Ich habe in meinem Freundeskreis, glaube ich, keinen einzigen, der nicht Abitur hat. Es ist wirklich so. Ich habe einen sehr elitären Freundeskreis. Es sei denn, du hast mir jetzt was zu sagen. Da müsste ich allerdings auch Konsequenzen ziehen. Abi, studiert, für mich gab es gar keine andere Möglichkeit, als mich mein Leben völlig der Bildung hinzugeben. Ja, und ich finde, das ist so ein bisschen das Problem tatsächlich auch unseres Bildungssystems, dass man so früh getrennt wird und dann irgendwie von Anfang an nichts mehr mit den Leuten zu tun hat. Ich wäre da früher, dass man, es ist ja teilweise auch so, noch deutlich länger irgendwie zusammenbleibt und sich dann später quasi erst spezialisiert. Weil ich jetzt auch oft gemerkt habe, wenn du dann wieder also alte Freunde oder alte Bekannte irgendwie triffst, die eben Hauptschulabschluss haben oder so, dann verstehst du dich mittlerweile prächtig mit denen. Und früher war das eben schon irgendwie so dieser Unterschied relativ groß. Heutzutage kann man jetzt, finde ich, also es sei denn, es sind halt wirklich solche Schwachmaten, die dann irgendwie sich zu solchen Parolen dahin reißen lassen. Ja, also ich finde, dass diese Politisierung in der Gesellschaft, wenn wir jetzt wirklich mal nicht zu sehr ins Inhaltliche gehen, sondern das mal so oberflächlich betrachten, ja wirklich in den letzten Jahren so die Gesellschaft so krass gespalten hat. Also vor ein paar Jahren war das immer noch so diese Mega-Politikverdrossenheit, naja, wird es halt Merkel oder, weiß ich nicht, Gabriel oder ja, wird es irgendwie, weiß ich nicht, Müntefering am Ende, das ist ja doch eh kein, ja, alle Parteien machen eh das Gleiche. Ja, gab ein paar tausend NPDler oder so und das war's. Ja, genau. Und man hat dann irgendwie über Politik eigentlich ganz selten geredet, außer wenn man mal irgendwie gesagt hat, was die da in der EU wieder machen mit ihren Vorschriften, wie die Banane gekrümmt zu sein hat oder so. So, das war dann mal am Stammtisch. Aber seit so ein paar Jahren, also ja eigentlich so seit 2-3 Jahren, seit den Flüchtlingen und so, ist die Gesellschaft... Flüchtlinge sind schuld, kann man sagen. Ne? Flüchtlinge sind schuld, dass ich nicht mehr mit meinen Eltern reden kann, muss man einfach so sagen. Ja, es ist so. Weil die einfach pro Flüchtlinge sind. Und weil, also das ist wirklich auch, und das ist ja so, dass da einfache Meinungsverschiedenheiten wirklich Freundschaften beenden. Weil dahinter ja oft so moralische und Wertevorstellungen stecken, dass es wirklich also oft auch ein Thema ist, über das ich schon gar nicht diskutieren will. Irgendwie, weil ich denke, das ist nichts was wie bei Fußball, wo man diskutiert und dann irgendwie, dann streitet man sich zwar ein bisschen, aber das schwebt irgendwie auf so einer oberflächlichen Ebene. Man kann über Politik fast gar nicht mehr diskutieren in Deutschland, weil man sofort irgendwie in eine Schublade gesteckt wird. Ganz feste Lager sind das. Ja. Also wie er auch schreibt, also wenn er was sagt, wird er sofort als links abgetan. Er andersrum steckt aber alle sofort in die rechte Ecke. Also man kann gar nicht diskutieren, irgendwie, weil diese Mitte so in der Gesellschaft fehlt. Ja, ich finde, der sollte sich mit seinem Zeckengedanken gut mal vertreiben da. Also was soll denn die Scheiße? Scheiß Punker da, oder? Also wenn seine Tochter vergewaltigt wird, dann will ich aber auch mal, will ich mal hören, so, ne? Oh, wie oft das mir schon gewünscht wurde, dass ich vergewaltigt werde von Flüchtlingen. Ich finde es eigentlich auch eine ganz geile Vorstellung. Ja, wenn du nächstes Mal am Geburtstag deine Kerzen ausbläst, du, oder? Kannst du dir gerne was wünschen. Ja, kommen die Rumänen. Da gibt es ein aufblasbares Gummiboot für dich. Ja, Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es wirklich schön, dass eure Truppe irgendwie so lange zusammengehalten hat. Also vielleicht geht ihr einfach weniger Alkohol trinken. Das ist aber mal ein ganz guter Tipp, ausnahmsweise mal einer, der euch zu längerem Leben statt zu kürzerem Leben verleiten würde. Und wenn ihr diesem Tipp folgen würdet, einfach weniger Alkohol zusammen, macht lieber mehr Sport und so. Und wenn es dann irgendwie wieder zu viel Alkohol gab, dann geht lieber euch aus dem Weg und so, weil die werdet ihr nicht überzeugen können, die werden euch nicht überzeugen können. Deswegen lasst es einfach. Haut ab aus dem Freundes. Nee, das habe ich gar nicht sagen wollen. Geht ihr einfach andere Themen, redet über andere Themen, schweigt es tot. Also vermeidet wirklich Themen, die irgendeine Bedeutung haben. Führt so einen Sparschwein ein, in die man einen Euro reinwerfen muss, wenn einer davon ein Thema anspricht. Ob es jetzt ein linker ist oder ein rechter, Themen dürfen einfach nicht angesprochen werden. Wir sollten mehr über diese politischen Themen schweigen und nicht darüber reden. Finde ich auch eine falsche Aussage. Ja, doch, ich finde, man sollte wieder verdrossener gegenüber Politik sein. Ja. Man sollte, was wo man. Wo ist Müntefering, wenn man den braucht? Wo ist Müntefering? Man sollte einfach wirklich, also wenn man Probleme mit Ausländern hat, sollte das bei sich schön im Dorf klären. Aber bitte nicht drüber diskutieren abends, ja? Also sorry, wir wollen doch alle noch in Ruhe Monopoly spielen mit Mama und Schwester. Und es geht natürlich nicht, wenn man sich vorher wie so aufgeregt hat, dass sie in der Schlossstraße ein neues Flüchtlingsheim aufgemacht hat oder so. Das will man nicht. Wir wollen alle unsere schönen Familienabende wieder haben. Ja. Uns das nicht von der Realität versauen lassen. So ich sagen. Nämlich. Gebt uns unsere Familienabende und unsere Abende mit unseren asozialen Hauptschulfreunden wieder zurück. Ja, genau. Ich habe übrigens gerade gecheckt, ob Müntefering mittlerweile bei Paul Walker unterwegs ist, aber er lebt noch. Ich wusste gerade wirklich nicht, ob er stirbt. Er hat auch Krebs. Ach, stimmt, er hat auch Krebs. Du darfst die letzte. Haben wir noch eine Frage? Ja. Machen wir ganz schnell, weil wir sind schon fortgeschritten. Ja, hallo Billy Nobler und Baron. Ich weiß bis heute nicht, ob sich die Geschichte wirklich so abgespielt hat oder es doch nur ein seltsamer Traum war. Aha, ich war im Alter von 6 bis 8 Jahren. Wir wohnten in einem Haus mit 3 Stockwerken. In der 2. Etage hatte ich mein Zimmer und in der 3. Etage mein großer Bruder. Dieser hat allerdings an diesem Abend auswärts geschlafen, sodass meine Eltern mit mir alleine zu Hause waren. Ich hatte Probleme einzuschlafen und lief daher gegen 23 Uhr nach unten, um meinen Eltern dies mitzuteilen. Dort fand ich bis auf meinen Hund niemanden, sodass ich die Treppe wieder hinauflief. Da hörte ich von oben Geräusche und schlenderte unwissend zur Treppe meines Bruders. Langsam lief ich hoch. Es war sehr dunkel und konnte daher nicht viel erkennen, aber ich war mir sicher, meine Eltern dort gesehen zu haben, wie sie Purzelbäume schlugen von einer Bettseite zur anderen. Ich lief langsam und leise wieder runter und legte mich in mein Bett. Habt ihr ähnliche seltsame Situationen mit euren Eltern erlebt? Würde mich brennend interessieren. Also erstmal, die Geschichte fing an mit, ich weiß nicht, ob es passiert ist. Wir können sagen, es ist definitiv passiert. Das ist passiert, dein Hirn versucht vielleicht dir im Nachhinein zu sagen, nein, das hast du nicht gesehen, das hast du nicht gesehen, aber du hast es gesehen. Du weißt, wie viel Uhr es war, ich bitte dich. Hast du schon mal deine Eltern oder jemanden Bekanntes beim Sex erwischt? Ja. Ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich passiert ist. Also es war jetzt nicht explizit beim Sex, ich habe keine Sexszenen gesehen, aber man wusste dann doch schon, was in diesem Raum noch 4 Minuten oder 4 Sekunden vorher geschehen ist. Du? Ich wurde mal beim Sex mit meinen Eltern erwischt, das war auch sehr unangenehm, von meiner Schwester. Beim Sex mit dem Haushund? Beim Sex mit dem Haushund von meiner Katze erwischt. In flagrant. Es gibt ja auch so... Das ist vielleicht auch noch, das ist noch, ist eigentlich ein anderes Thema, aber so Leute, die vor ihren Haustieren masturbieren oder so, das würde ich auch nie machen, irgendwie. Aber egal, ich habe, glaube ich, noch nie bewusst jemanden beim Sex erwischt, tatsächlich. Ist auch etwas, was ich wirklich, also da könnte ich, glaube ich, nicht wirklich mit umgehen. Ja. Das ist, finde ich, ganz schwierig. Oh, bei den Eltern, das wäre ja mega schlimm gewesen. Ich finde es auch immer unangenehm, wenn man irgendwie andere beim Sex hört, wenn die so mega laut sind und man liegt eigentlich auf der anderen Hälfte des Bettes und will einfach nur in Ruhe schlafen. Einfach nur in Ruhe onanieren. Ja, und dann ist halt die Freundin mit ihrem Lover da und du denkst so, oh, könnte man ein bisschen leiser machen, ich versuche hier drüben zu schlafen. Aber das ist tatsächlich, Gott sei Dank, das höre ich von so vielen, aber gut, vielleicht liegt es daran, dass ich nie einen sexuell aktiven Mitbewohner hatte. Doch schon, aber das habe ich nie gehört tatsächlich. Also, dass irgendwie so Mitbewohner, Mitbewohnerin Sex neben in meinem Zimmer hat, das wäre schon awkward. Das hatte ich auch nur einmal tatsächlich. Aber wenn der Mitbewohner dann 20 Jahre älter ist und man weiß, dass die Frau auch 20 Jahre älter ist und man denkt dann so in dem Alter noch in der WG wohnen und dann holt man sich da eine Frau her und denkt so, okay, hier lass uns mal Sex haben im Zimmer und nebenan sind zwei 20-Jährige, Mitte 20-Jährige. Das Wie? ist schon, also Hat auch man gehört, oder was? ja. Der kleine Ficker hat sich schön durchgebumst, oder was? Schön, ja. Das ist dann auch so, wo ich denke, okay, das wäre mir schon unangenehm, die Frau mitzunehmen in so ein, also wenn ich in der WG wohne mit Gleichaltrigen, okay, aber irgendwie das hat sowas von Opa bringt seine Freundin nach Hause. Ganz komisch, was, also was, ja, was wäre so ein richtig schlimme Situation für dich? Wen würdest du sehr, sehr ungern mal beim Sex erwischen? Ja, also Großeltern? Eltern, ich sag mal, ja, ich wollte gerade sagen, Eltern, mit jedem Jahr wird es schlimmer, sag ich mal, die Vorstellung. Großeltern, wenn der Opa schön die Nazi-Uniform hat für das Rollenspiel nochmal, ne? Und die spielen Stalingrad mit starken Nippeln, Leute. Schön, ja, der Arm zum Hitlergruß ist nicht das Einzige, was steht bei Opa. Fuck. Ja, das ist schon sehr unangenehm. Ich glaube auch hier so Arbeitskollegen, das würde ich ganz wohl von würde ich eigentlich. Ach, das ist eigentlich eine dumme Frage, ich weiß auch nicht. Naja, deswegen war ja auch eine sehr kurze Frage. Ja, mehr kann ich da auch wirklich nicht dazu Mehr kann man sagen. nicht Mehr sagen. habe ich auch Also, nicht dazu zu sagen. schlimm wäre es auch, wenn man das Haustier beim Sex mit der Mutter erwischt, oder? Und beide so völlig pikiert dann morgens am Frühstückstisch sitzen und am Napf. Und man denkt so, oh fuck, soll ich es ansprechen oder nicht? Als du vorhin gesagt hast, dass du nicht vor deinen Haustieren onaniert hast, ist mir aufgefallen, dass ich das einzige Haustier, das ich hatte, waren immer Fische. Und ich hätte ja wirklich mal ins Aquarium reinspritzen können, oder? Das wäre richtig pervers gewesen. Kann man so sagen? Das wäre pervers gewesen, ne? Ja, Fische sind doch Proteinlieferant auch, ne? Also deswegen können sie auch mal ein bisschen was annehmen, wenn sie so viel liefern, ne? Das stimmt. Scheiße, schön ins Milchglas, ja, der Goldfisch. Ja, ich glaube. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ja, reicht auch. Ihr könnt uns ja, wenn ihr mal Bock habt, wenn ihr irgendwie eine krasse Sexgeschichte zu erzählen habt, also irgendwie habt jemanden erwischt, ganz lustig, dann könnt ihr uns das ja schicken. Dann können wir nächste Woche vielleicht noch ein paar Sachen vorlesen davon. Ja. So extra nochmal quasi. Sehr gerne. Außerdem weiterhin eure Fragen natürlich einschicken, eure Probleme uns schildern. Ihr habt gesehen, die verschiedensten Themenbereiche sind möglich, hier reinzukommen in diesem Podcast. Wir wissen über nichts Bescheid, deswegen sind alle Themen zugelassen. Ganz genau. Und ich möchte nochmal doppelt und dreifach, ich habe mir mehrfach Ausrufezeichen auf jedes Blatt gemacht, weil ich das jedes Mal vergesse zu sagen. Ja. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, weil ihr uns damit unterstützen würdet, wenn ihr uns auf iTunes positiv bewertet. Oh Also ja, quasi, stimmt. wenn einfach jeder, der diesen Podcast gerade hört und es ihm gefallen hat, einfach auf iTunes gehen und uns schön 5 Sterne dalassen. Stimmt. Und dann wird die Zahl höher gehen und dann ja, würdet ihr uns damit helfen und das würde uns sehr freuen, glaube ich. Andreas, das kann ich stellvertretend für uns beide sagen. Richtig, aber auch so natürlich könnt ihr immer gerne auch Kommentare, Feedback dalassen bei Twitter, haut's Ja. raus, Gagreflex. Unsere Facebook-Seite hat just in diesem Moment irgendwann 600 Likes bekommen. Auch Geil. dafür vielen Dank. Könnt ihr natürlich auch liken, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, was Gagreflex, der Podcast, angeht. Und man kann ja schon mal sagen, ein bisschen Cross-Promotion-mäßig, wer mehr von uns hören oder sehen will, der kann ab Dienstag rocketbeans.tv einschalten, um 20 Uhr. Da gibt es eine neue deutsche Abendunterhaltung mit Lars Pausen und Andreas Linksch. Ganz genau. Wir beide moderieren, führen durch die Sendung. Ein erweitertes Ensemble bestehend aus Donny O'Sullivan, Gunnar Krupp und Andy Strauß. Ja. Und eben wir beide. Also schaltet ein, Dienstag, 20 Uhr immer. Das wird ein Heidenspaß. Nicht so lustig wie der Gagreflex-Podcast. Natürlich nicht, kann man sagen. Ja, Aber. aber es ist halt, ist immer so, ne? Man kann halt keine Radioleute 1:1 ins Fernsehen holen. Ganz genau. Das sehe ich auch so. Andreas, ich glaube, das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten, Lars. Es war ein So Fest, hat einfach mir geht Spaß es. gemacht. Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, wenn ich mich durchsetze, nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich aber erst in 2 Wochen wieder. Spätestens. Bis dahin schön bewerten auf iTunes. Ciao. Ciao.